Im Studio ist immer noch Günther Jansen. Bis 3 Uhr läuft hier weiter der Soundcheck im Deutschlandfunk. Heute geht's um Reggae. Und natürlich darf einer in einer solchen Sendung nicht fehlen, Bob Marley. Kein anderer hat weltweit den Reggae populärer gemacht als er. Und wenn man irgendwelche beliebig ausgesuchten Leute in Tokio, Rio, New York, Stockholm oder wo auch immer fragte, welcher Musiker ihnen beim Wort Reggae einfiel, ich tippe mal, bei 99 von 100 Antworten wäre es eben jener Bob Marley. Zusammen mit seinen Wailers vom 73er Album Catch a Fire ein Ausschnitt Concrete Jungle. Immer wieder gibt es Reggae-Stücke, die weltweit zu Hits werden, meist im Sommer, jedenfalls bei uns hier in Deutschland auffällig oft, und die dann sukzessive CD-Zusammenstellungen mit den größten Reggae-Erfolgen ergänzen. Gute Laune-Musik etwa im Sinne von Inner Circle, aber es muss nicht immer so fröhlich zugehen. Im vergangenen Jahr hoch in den Hitparaden You Don't Love Me, No No No, geschrieben und gesungen von Dawn Penn. See the light, And everything's gonna be alright, baby. Hold me tight. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Well, I know I was wrong, but I was just a fool, too blind to see. You were the only girl for me. Oh, but now I see the light. Everything's gonna be alright, baby. Hold me tight. Girl, you know I love you. Ooh, you know I need you. And I don't mean maybe. You will always be my baby. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Zuerst Dawn Penn, ihr eigener Hit von 1994, No, No, No, You Don't Love Me. Danach sie ebenfalls zu hören, und zwar auf einer Single von 1968, als Background-Sängerin auf Johnny Nashs ersten großen Erfolg Hold Me Tight. Dawn Penn hat also bereits in den 60er Jahren begonnen als Sängerin und auch Komponistin, hat mit vielen Großen des Reggae zusammengearbeitet, Bob Marley, Peter Tosh, Bob and Marcia und. Und ich finde sehr schön für sie, nach so vielen Jahren noch einmal so richtig erfolgreich zu sein, eben mit ihrem Hit vom letzten Jahr. Weiter jetzt aber mit einer ganz aktuellen Maxi, produziert im englischen Leeds in den King Zion Studios. Ja Will Never Let I Down, so der Titel im grammatikalisch nicht ganz astralen bzw. oder mindestens umstrittenen Englisch. Hier ist Ras Aya. I'm

Gregory Isaacs, als Sänger und Schreiber seit den späten 60er Jahren aktiv im jamaikanischen Geschäft und 1988 mit Rumours, dem Rhythm schlechthin in dem Jahr, produziert von Gussie Clark in seinem Hightech-Studio und seinerzeit Grundlage für eine Vielzahl von Songs. Also auch etablierte, gestandene Sänger wie Gregory Isaacs können auf einmal wieder ganz vorne mitmischen in der musikalischen Entwicklung. Als nächstes derselbe Gregory Isaacs als Songschreiber. Das Stück heißt John Public, irgendwann Mitte der 70er, produziert von Lee Scratch Perry. Und als Sänger hören wir Errol Walker. John Public. We'll be right back. Ich habe im Laufe der Sendung schon mehrfach angedeutet, dass ich im Rahmen dieses Soundchecks eher traditionellen Reggae spiele, das heißt auch Songs anstelle von Dubs, die ja reduziert, verfremdet, anders gemischt, ohne Gesang bzw. mit wenig Gegenstand einer eigenen Soundcheck-Sendung waren vor einigen Wochen. Trotzdem gehört Dub natürlich zum Reggae dazu und eben bei Audio Active entwickelte sich eine Art Dub-Version ganz organisch aus dem Stück Frog in the Well vom Album Happy Happer. Und wer diese japanische Combo live erleben will, der hat dazu Gelegenheit im November, dann treten Audio Active auf in Deutschland. Am 13. November in Wuppertal in der Börse, dann geht's weiter Hamburg, am 15. Hannover, 16. Nürnberg, dann in der Schweiz 3 Tage, am 20. Frankfurt, 21. Köln und schließlich am 22. November in Berlin im Loft Audio Active aus Tokio und spielen Reggae, wie eben zu hören. Weiter musikalisch jetzt mit dem Dub Syndicate Roots Commandment. Thank you. playing rubber dub. It's been all day and night, and I've been playing rubber dub. From Sunday to Sunday, we are playing rubber dub. And down in other country, we are playing rubber dub. For the people in the city, we make them happy. When we sing rubber dub in a feed them party. All day and night, and I've been playing rubber dub. Music machine, watch your eye bubble, just a little some steam. Dance well nice, can't hold my queen. Cause I'm around the mic, just a nice of the scene. It's just the all day and night, and I've been playing rubber dub. It's been the all day and night, and I've been playing rubber dub. Rub-a-dub one, says, and just begun. And a rub-a-dub two, say, I'm on gun choose. And a rub-a-dub three, say, me feel I read. And a rub-a-dub four, say, them want some more. And a rub-a-dub five, we keep the crowd alive. And a rub-a-dub six, nobody try no chase. But a rub-a-dub seven, don't be shy to F. Das war Sugar Minet. 1981 hatte er in Großbritannien einen Top 5 Hit mit Good Thing Going. Hier aber eben eine Aufnahme einige Jahre später, Playing Rubber Dub, produziert vom Produzentengespann Myrie und Marshall in einem Studio in Waterhouse, einem der ärmsten Stadtteile von Kingston. Vergleichbar etwa sozialstrukturell mit Trenchtown, das ja textlich öfter besungen wurde in Liedern der 70er Jahre. Bei Bob Marley und anderen oft zu hören, Trenchtown. Nach Sugar Minet ein weiterer Altmeister des Reggae-Gesangs, Horace Andy, aber immer noch aktiv, zum Beispiel in Nicht-Reggae-Zusammenhängen, wie etwa als Sänger auf Massive Attack-Stücken, aber auch weiter unter eigenem Namen und auf traditionelle Art. African Girl, hier eine neue Single von Horace Andy. Hey, Baba Dub. Ah-ah-ah-ah. Scabba-dee-dee-dee-dee-do. My African girl, me nah left you. My African girl, me affi married you. My African girl, me nah left you. My African girl, me affi married to you. Money nah nice like you. Clothes no clean like you, cherry no sweet like you. I will never deceive you, man no stop rush you. Them no stop call to you, but you my love is so ring. Them can't touch you, my African girl, and I left. My African girl, me happy married to you. My African girl, me nah left you. My African girl, me happy married to you. We are gonna live in African land and praise Jah every day. and where we live, eh, no Eden can come, and our children will be safe from our temptation. No drinking of the bad wine to pollute their mind. My African girl, me nah left you. My African girl, me have to marry to you. My African girl, me nah left you. My African girl, me have to marry to you. And I will cherish it forever. Yeah. Oh, I love you always. Oh, oh, yeah. Yeah. Money no nice like you. Clothes no clean like you. Cherry no sweet like you. I will never deceive you. Man, no stop rush you. Them no stop call to you. But you, my love, is so mean. Them can't touch you. My African girl, me nah left you. My African girl, me have to marry to you. My African girl. About why. ganz zum Schluss der heutigen Reggae-Sendung im Soundcheck haben wir den Bogen von Jamaika nach Afrika gekriegt. Bei den Rastafarians ja ohnehin das beherrschende Thema. Die Rückkehr aus dem Exil zur Heimat, Mutter Afrika. Und obwohl ich in den vergangenen 2 Stunden auch Musik von Rastas gespielt habe und das textlich auch immer mal anklang, sei dieser spirituell-religiöse Hintergrund hier wenigstens kurz angedeutet und von mir genannt. Aber Afrika auch im ganz pragmatischen Sinne, denn nach dem African Girl von Horace Andy war das eben ein African Man, nämlich Lucky Dube aus Südafrika, der zum x-ten Mal belegt, dass man natürlich nicht aus Kingston, Jamaika kommen muss, um Reggae zu spielen bzw. zu singen. Und der selbst beispielsweise schon Headliner beim Reggae Sunsplash Festival in Jamaika war. Mit dem Posaunisten der Reggae-Szene schlechthin, Rico Rodriguez oder kurz Rico, geht diese Sendung zu Ende. Vielleicht sein bekanntestes Stück Dial Africa. Ich heiße Günther Jansen, wünsche eine gute Nacht. Jericho! Jericho! Mann von Jericho! Thank you. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Drei Uhr, die Nachrichten. Die Vereinten Nationen wollen heute Beobachter in den Nordwesten Bosnien-Herzegowinas entsenden. Sie sollen die Lage im Raum Banja Luka prüfen. Serben und Moslems werfen sich gegenseitig vor, den seit gut zwei Tagen geltenden Waffenstillstand in dieser Region zu verletzen. Banja Luka, eine Hochburg der Serben, ist mit Flüchtlingen überfüllt. Die USA forderten die Kriegsgegner auf, die Gefechte einzustellen. Mit der Entsendung von Beobachtern entspricht die UNO einer Forderung der bosnischen Serben. Sie hatten gedroht, andernfalls den Friedensprozess aufzukündigen. Griechenland will heute nach 18-monatiger Dauer das Wirtschaftsembargo gegen Mazedonien aufheben. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten am Abend Vertreter beider Seiten in der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Die Vereinigten Staaten haben eine Verstärkung der Kontrollen der irakischen Rüstung gefordert. Die Überwachung müsse zudem langfristig angelegt werden, meinte die UNO-Botschafterin der USA Albright gestern Abend in New York. Sie reagierte damit auf den jüngsten Bericht der bei den Vereinten Nationen zuständigen Kommission für die Kontrolle der Abrüstung im Irak. Der Leiter des Gremiums, ECEUS, hatte dem Weltsicherheitsrat mitgeteilt, Bagdad habe die Inspektoren gezielt betrogen. Dies belegten Dokumente, die der Irak jahrelang zurückgehalten habe. Er könne nicht ausschließen, so ECEUS, dass das Land immer noch im Besitz chemischer und biologischer Waffen sei.